Alles, was ich wollte, war Guap. Ich wollte nur das Guap. Yeah. Ich wollte nur das Guap. Ich wollte einfach nur dieses Guap haben, man. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap haben. Und Louis Vuitton Schuhe tragen. Versace Chains an meinem Neck. Lamborghini Car und das Leder drin ist black. Ich hatte das Moolah, ich hatte das Guala. Ich hatte die Bells und die Chains von Shambhala. Ich habe den Stuff und ich habe die Chicks. Lad Musik auf YouTube und kriege die Klicks. Ich bin nicht Eminem, doch turne auf den Eminem. Dieser Guy ist fame, deshalb take ich Mescaline. Und weil ich Money hab, gönne ich mir Monkey Dust. Ich fühl mich wie dieser Mr. Money fast. Scheiß auf Muscle Gain, ich mach Business mit Muscle Main. Hustensaft, Jüngling, AK Muscle Main. 1 Million Duschgel für die Shower. Vor dem Breakfast gönne ich mir Marching Powder. Ich wollte nur das Guap. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck. Ich wollte nur das Guap. Guap. Ich geb keinen Fuck. Wollte nur das Guap. Yes, sir. Hustensaft, Jüngling, gibt keinen Fuck.